Radio. Willkommen und hallo zu unserer ersten Sendung on Radio. In unserer ersten Sendung werden wir uns mit der Radiokunst im theoretischen Sinn beschäftigen. Im Laufe der ganzen Sendereihe werden wir verschiedene künstlerische Arbeiten und auch deren Herangehensweisen an das Medium Radio näher beleuchten. Als Auftakt vielleicht hören wir zuerst eine Aufzeichnung eines Gespräches, welches wir mit Dieter Daniels und Friedrich Tietjen zuvor geführt haben. Dieter Daniels ist Professor für Kunstgeschichte und Medientheorie an der HGB. Er ist Mitherausgeber von Reinventing Radio, Aspects of Radio as Art, in einem Buch, also ein Buch über die Geschichte künstlerischer Strategien im Radio. Friedrich Tietjen ist Juniorprofessor für Geschichte und Theorie der Fotografie an der HGB. Er war Ende der 90er Jahre Moderator und Redakteur bei Kunstradio.at und beim Freien Senderkombinat in Hamburg. Viel Spaß. Ja, vielleicht als erste Frage, wie ihr beide zu der Arbeit mit dem Radio gekommen seid, beziehungsweise wie das Interesse zu Radiokunst gewachsen ist und dann auch die Arbeit mit Kunstradio.at, wo ihr beide auch involviert war oder immer noch seid. Ich bin durch Zufall dazu gekommen. Also ich habe in Hamburg gewohnt, Anfang der 90er Jahre, und war in einer Hausbesetzung verwickelt, die aus verschiedenen Gründen, aber es ist eine sehr lange Geschichte, nichts geworden ist. Bin dann einen Abend in eine Bar gegangen und habe einen Freund getroffen, der mir gesagt hat, es gibt da ein Radio, die suchen noch Leute, es gibt vielleicht sogar Geld. Arm ist man immer. Bin ich mit meinem damaligen Mitbewohner Ole Fram, mittlerweile auch als in Ligna etwas bekannter, sind wir dahin und haben angefangen, Radio zu machen, ohne wirklich eine große Ahnung davon zu haben. Aber wir haben uns im Vorfeld hingesetzt und darüber Gedanken gemacht, natürlich, was wir da irgendwie wollen. Und unser Interesse war von Anfang an, das mit Radio als Material zu arbeiten. Nicht dahin zu gehen und zu sagen, wir spielen unsere Lieblingsplatten oder wir machen Talkshows oder irgendein anderes Radioformat, sondern uns hat Radio als Material interessiert. Welche Parameter Radio bestimmen, was man zu hören kriegt im Radio, was wie hörbar wird im Radio, was überhaupt übertragbar ist im Radio. Und die Leute, die ich dann im Nachhinein, wenn man sich so in Radio-Experimentatorenkreisen so umtut, dann merkt man meistens, dass alle zumindest irgendwann mal eins gemacht haben, nämlich Rauschen zu senden. Haben wir auch gemacht. Und es gab dann verschiedene andere Projekte, also Rivers and Bridges 96 war so eine Kooperation mit eben damals schon Kunstradio, die ich aus anderen Gründen, weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich die kennengelernt habe, den habe ich irgendwann mal geschrieben oder sowas. Mhm. Und darüber bin ich dann irgendwann als Navin gezogen, bin beim Kunstradio gelandet und habe eigentlich seitdem immer wieder on und off Kontakt mit Radios, also mit beim FSK bin ich immer noch irgendwie angebandelt. Ja. Und beim Kunstradio auch immer noch. Und bei Leuten wie eben den Grazer Freien Radio habe ich auch öfter was mit zu tun gehabt und mit Orange und all diesen ganzen anderen Leuten. Also das ist jetzt so die kurze Version, die eben vielleicht mal ergänzend dazu, dass ich mit Ole zusammen auch an verschiedenen Stellen immer mal wieder was geschrieben habe über Radio, was ja auch, glaube ich, irgendwie im Netz oft genug zu finden ist. Haben wir gefunden, ja. Ja, bei mir ist es eigentlich ganz anders. Du bist sozusagen von der Basis und das Machen hergekommen. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich eher ein theoretisches Interesse, was mich zum Radio gebracht hat, weil ich bin eigentlich eher ein visueller Mensch und habe mich eben schon seit den 80er Jahren sehr intensiv mit Medienkunst, Videokunst und der ganzen visuellen Seite sozusagen den Versuchen von Künstlern Fernsehen zu machen und Alternativen zum sozusagen Mainstream von Kino und Fernsehen zu entwickeln befasst. Und irgendwie kommt man aber nicht umhin, sich auch mit der akustischen Seite irgendwann intensiver einzulassen und kommt dann automatisch auch zum Radio. Und dann habe ich doch festgestellt, dass das ein sehr eigenständiger und sehr differenzierter Bereich ist, der eine gewisse Parallelwelt zur visuellen Medienkunst darstellt. Und die sind punktuell verbunden, manchmal aber auch erstaunlich getrennt. Ja. Und das war für mich ein Anlass, mich stärker eben auch mit Radiogeschichte zu befassen. Und da habe ich festgestellt, dass viele Diskussionen, die dann in den 60er und 70er Jahren übers Fernsehen geführt worden sind oder die in den 90er Jahren übers Internet geführt wurden, eigentlich schon in den 20er Jahren übers Radio schon mal gelaufen sind. Und zwar über diese Frage der Offenheit des Mediums, der künstlerischen und ästhetischen Potenzials, was dieses Medium hat. Und das eben nicht nur bei Bertolt Brecht, der vielleicht der einzige Überlebende dieser Zeit ist, sondern in einem breiten, sehr bunten Spektrum und einer engen Verknüpfung von Theorie und Praxis. Und insofern hat mich gerade die Geschichte sozusagen des Radios dann irgendwann fasziniert, während ich mit der aktuellen Praxis der Radiokunst immer nur punktuelle Berührung hatte. Aber sowas Ähnliches wie Ligner Radioballett für mich schon noch ganz faszinierende Formen heutiger künstlerischer Praxis und sozialer Intervention sind. Ja? Also Dinge, die ich für mich auch sehr hoch sozusagen im Ranking noch der aktuellen künstlerischen Praxis durchaus sehe. Ja? Aber, ich würde eigentlich ganz gerne mal auch noch was hören über die anderen Projekte, die Ligner gemacht hat. Zum Beispiel gab es in Hamburg immer... Also eigentlich ist eine, die aktuelle Show ist ja immer, dass man anruft und dann den Hörer als Sender verwendet und Sachen einspielt. Ich bin jetzt natürlich nicht Ligner. Ja, klar. Dann kann dementsprechend eher nur was aus zweiter Hand dazu sagen. Aber die Idee, die hinter der Musicbox oder Musikbox, da gibt es glaube ich verschiedene Ausspracheweisen, steht, ist dieses alte Verhältnis vom besendeten Publikum nochmal umzudrehen. Das Prinzip von der Musikbox ist, dass die Grundform ist eigentlich das Wunschkonzert, was ja eine bedauerlicherweise auch mittlerweile aussterbende Form im öffentlich-rechtlichen oder Privatradio gibt es das manchmal auch noch, aber ich erinnere das noch so aus den 70er Jahren, wo man samstags nachmittags irgendwelche Sendungen hörte, wo dann in der Regel immer ein Volksmusiktitel vom anderen abgelöst wurde und mit herzlichen Grüßen an Oma Amalie eben irgendwelche Volksmusik gesendet wurde. Und die Idee hinter der Musikbox ist, dass die Hörer oder Hörerinnen eben über Telefon ins Studio einspielen, was sie gerne im Radio gesendet haben wollen. Hm. Das hat so ein paar Konsequenzen, unter anderem natürlich die, dass das in der Regel immer ziemlich verrauscht ist. Das ist zum Teil lausigste Tonqualitäten sind. Dieses Feedback geben kann, dass immer noch mal man die Hintergrundgeräusche hört, und das macht natürlich auch besonderen Spaß. Also ich habe auch von Wien aus, auch wenn ich dort Ligner nicht hören konnte, natürlich auch immer wieder angerufen, mit großem Vergnügen eben zum Beispiel solche Platten wie das da, wenn die denn thematisch dazu passten, über Telefon da vorgespielt. Aber was mich an dieser Musikbox schon immer, was mich daran eigentlich beeindruckt, ist genau diese Frage von einer Aktivierung eines Publikums, ohne es in irgendeiner Form in so eine blöde Mitmachrolle zu drängen, wie man das ja irgendwie aus dem Internet kennt, so diese ganz frühen Diskussionen über so ganz obskure Formen von Interaktivität, wo es nur so darum ging, dass sie auf irgendeinen Button drücken und dann irgendwas passiert. Und das ist ja ein Format oder das ist ja eine Form von Aktivierung von Publikum, wie man sie heute auch noch in diesen ganzen Radio-Game-Shows wieder hat, wo man dann irgendwie anrufen muss und auf irgendeine bescheuerte Frage antworten muss und dann ein Level weiterkommt oder verliert oder ich weiß nicht, was man da denn alles gewinnen kann. 3 Fahrkarten zum nächsten Konzert. Diese Formen von Aktivierung von Publikum sind auch das, wo ich denke, das hat vor allen Dingen eben seinen Raum in solchen, eher in bestimmten Radioformaten wie eben freiem Radio oder auch Piratenradios. Also Radios, die sich um bestimmte ökonomische Parameter, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht so rasend viel zu kümmern haben, weil sie eh kein Geld haben. Das ist so im öffentlich-rechtlichen Radio wird sowas eher selten gemacht. Kunstradio ist da sicher auf ein paar Ecken schon eine Ausnahme. Also das Wiener Kunstradio beim Österreichischen Rundfunk. Aber was ich wichtig finde, ist, dass da eigentlich nochmal so eine Form von Radio aufgebrochen wird, die sich so als vollkommen natürlich eigentlich darstellt. Also dieser klassische Begriff von Radio, dass es den zentralen Sender gibt, der denn alle beschallt. Wo dann immer so getan wird, auch in so viel Radiogeschichte, was ich am Anfang gelesen habe, als ob das so die natürliche Form des Radios sei. Und wo man dann über solche Formen zumindest nochmal mitkriegt, dass es auch anders sein kann. Na, das ist ja, glaube ich, ja eigentlich die Diskussion von Radiokunst seit den 20er Jahren. Also auch recht halt, dass der Versuch, Radio eigentlich im Gegensatz zu, wie es eingerichtet ist, horizontal zu benutzen. Da gab es ja auch dieses Projekt Horizontal Radio. Also ich find ganz interessant, dass in dieser Radiokunst meistens ein utopischer Moment ist, der irgendwie eigentlich komplett gegen die Struktur des Radios vorgehen möchte. Auch. Also, ja, nicht komplett gegen die Struktur des Radios. Also die ja schon so ist, halt Sender und die Empfänger, also Broadcast, halt, das ist halt schon die Struktur des Radios im Endeffekt. Die heutige auf jeden Fall. Ja, das ist eine etablierte Struktur des Radios. Und da sind, ich meine, wir haben vorhin über Tetsuo Kogawa kurz geredet, also die ganze Frage von diesen Mini-Radios, die der und nicht nur er, ich glaube, irgendwann in den 80er oder 90er Jahren war es, ich weiß nicht so genau, gebaut hat, wo natürlich dann auch irgendwann so Senderketten zum Beispiel in Tokio mit diesen Mini-Radios, die 300, 400 Meter Sendereichweite hatten, installiert worden sind, wo dann eben eine Station das Signal der anderen aufgepickt hat und auf eine andere Frequenz weitergeschickt hat. Also wo solche Formen von Selbstorganisationen über Radiosender natürlich immer möglich sind. Aber das ist auch das, was mich eben interessiert hat und fasziniert hat an der Radiogeschichte, die sich eben mit der Geschichte der Radiokunst zumindest in den frühen Phase der 20er Jahre sehr eng verbindet, dass man eben darauf kommt, es gibt nicht die Struktur des Mediums. Es hat sich eine bestimmte Form von Radio, nämlich diese Broadcast-Zentralisierung, etabliert. Und auch eine bestimmte Form von Programmformatierung hat sich etabliert. Als ein Medium ohne Feedback-Kanal, als ein Medium mit einem klaren Fahrplan, der eben auch im Print dann wiederum seine Korrespondenz hat in der Radioprogrammzeitung. Und der sehr stark sich eigentlich an einem zentralistischen Prinzip, was im Wesentlichen aus der Massenpresse kommt, also aus der Tageszeitung kommt, orientiert. Wo dann noch die Ecke Leserbrief, das heißt also Rückruf des Publikums am Telefon, übrig bleibt. Ja. Mhm. Und die technische Infrastruktur des elektromagnetischen Raums erfordert das aber gar nicht. Ja? Die Druckerpresse ist ein zentralistisches Instrument. An einer Stelle wird gedruckt und woanders wird gelesen. Ja? Tatsächlich ist der elektromagnetische Raum aber ein kommunikativer Raum. Und bevor sozusagen diese Broadcast-Strukturen aus kommerziellen und oder staatlichen Gründen, aus staatlichen Gründen in Europa und aus kommerziellen Gründen in den USA in den 20er Jahren installiert wurden, war der elektromagnetische Raum ein kommunikativer Raum. In der Zeit der Amateure war es ein Senden und Empfangen und ein Listening in zu diesem kommunikativen Rauschen. Das ist so ähnlich wie ein großer universeller Chat, der über den Äther abgelaufen ist. Das mag sein, dass da auch sehr viel Redundanz und sehr viel Unsinn produziert worden ist, wie heute auch in solchen offenen kommunikativen Räumen. Aber die Schließung dieses Raums war keine sozusagen technisch bedingte Notwendigkeit, sondern sie war eine politisch und industriell gewollte Schließung. Und Radiokunst ist eigentlich für mich aus der Perspektive der Medientheorie interessant, weil sie eine neue Wiederöffnung dieses Radios aufzeigt, zumindest als Möglichkeit. Und eine Wiederbelebung von Utopien, die bestimmt in der Form nie flächendeckend in Erfüllung gehen werden, doch aber zumindest als Möglichkeitshorizont für alternative Formen der Nutzung dieses medialen Raumes nicht in Vergessenheit geraten sollen. Und daher ist sowas wie Radio Blau und die experimentelle Seite von Radio Blau nun mal speziell schon auch etwas, was, glaube ich, diese Wiedereröffnung des Mediums betreibt. Und wo nicht sozusagen ein seltsames Zwangsschema von Professionalisierung und von durchkomponiertem Soundbites und keinem Moment der Unsicherheit mehr zulassen das oberste Sendeschema geworden ist. Ja. Und deswegen gibt es diese Idee, dass Radiokunst vielleicht so etwas wie die Neuerfindung oder Wiedererfindung des Radios betreibt. Und das war auch das Thema dieses Buchs und der Tagung Reinventing Radio. Also was wäre, wenn das Radio nicht so formatiert wäre, wie es ist, sondern wenn man es neu erfinden könnte. Mhm. Und darum Geschichte eben als Wiedererfindung einer Zukunft, einer möglichen. Das ist, finde ich jetzt gerade interessant, weil Sie einen Begriff, also schon fast eine Art Definition der Radiokunst hier verwenden, dass eben dieser offene Raum wieder gebraucht wird. Aber es gibt ja die Radiokunst nicht. Da fällt ja so viele verschiedene Spektren der akustischen Kunst bis zu Hörspiel, bis zu digitalen Musik rein. Macht ihr da eine Trennung? Was ist Radiokunst oder was ist einfach rein experimentelle Musik, die übers Radio gesendet wird? Oder wann wird Kunst zur Radiokunst? Ich glaube, mich interessiert da das Label Kunst weniger als und eher das der Praxis. Also ich würde mal denken, es gibt, als ich in Wien beim Kunstradio gearbeitet habe, gab es zum Beispiel immer mal wieder einen Konflikt darüber, dass ich mir dachte, dass ich das Kunstradio, um das davor zu sagen, das Kunstradio hatte eine Stunde Sendezeit in der Woche beim österreichischen Rundfunk, also flächendeckend in Österreich. Das ist einerseits natürlich extrem wenig Sendezeit, aber andererseits natürlich eine große Reichweite. Und was mich oft irritiert hat, war, dass, genau, und ich habe da 96 gearbeitet. Was mich da oft irritiert hat, war, dass CDs gespielt wurden, wo es denn genau um Klangkunst ging. Wo ich mir dachte, das ist für mich keine Radiokunst, weil das eben genau mit dem medialen Setting, was Radio ist, nämlich zum Beispiel eben die Möglichkeit zu haben, auszustrahlen über dieses ganze Land, erstmal nichts zu tun hat. Also die CD wird sowieso die restlichen Stunden gespielt im Radio. Was soll ich da ein CD-Projekt spielen? Das gab es relativ viel und relativ häufig. Und deswegen würde ich sowas wie Radiokunst eher an sowas wie Radiopraxis festmachen wollen. Weswegen ich auch am Anfang meinte, dass mein Interesse oder das Interesse, als ich da eingestiegen bin damals, eben immer eines war, was genau an sowas wie Materialitäten, wie Parametern von Radio zu tun hat. Eben genau mit den Fragen, die du ja eben auch nochmal benannt hast. Also müssen diese Formen des Radio, wie wir sie kennen, sind die Natur oder Gott oder wie auch immer sonst was gegeben? Oder sind das Formen, die auch anders zu spielen sind? Und dementsprechend interessiert mich, wie gesagt, Radiokunst eigentlich viel weniger als so ein generischer Begriff oder als ein Begriff für irgendwas, sondern mich interessieren eigentlich eher sowas wie Radiopraktiken. Was ist Radiokunst? Kann man mit der Frage verknüpfen, wo setzt sie denn an? Setzt sie auf der Senderseite oder setzt sie auf der Hörerseite an oder irgendwo in dem Zwischenbereich, den sie vielleicht versucht auch zu verunklären oder irgendwo neu zu konfigurieren. Und da gibt es natürlich eine große Vielfalt von Ansätzen, die alle unter dem Label Radiokunst laufen und die aber dieses Spektrum auf sehr unterschiedliche Weise abdecken. Und es gibt in dem Sinne klassische Radiokunst, die Senderkunst ist, wie sie beispielsweise in den Hörspielabteilungen vom WDR über lange Jahre als akustische Kunst produzieren worden ist, wie sie im Bayerischen Rundfunk in der Abteilung Medienkunst mit viel Engagement und auch einer großen Offenheit gegenüber einem gattungsübergreifenden Radiokunstbegriff, der also Literatur, elektronische Musik und theatrale Formen durchaus umfasst. Ja. Das sind durchaus, finde ich, wichtige Positionen, die aber eben an einem klassischen Werkbegriff und damit an einem sendebaren Produkt festhalten. Ja? Das ist aber was, das hat durchaus seine Berechtigung und es stellt aber eigentlich nicht den Produktionszusammenhang des Mediums so stark in Frage. Sondern es ist sowas wie akustische Kunst, die auf unterschiedlichen Trägern distribuiert werden kann und die dann oft ja auch im Nachhinein als CD erscheint. Und eben dann auch vielleicht als Download im Internet genauso gut funktioniert, wenn man sie zeitversetzt eben doch die Sendung verpasst hat und es da wahrnehmen nochmal will. Und Radio wäre für diese Form von Kunst nur ein mögliches Trägermedium am letzten. Ja? Wobei historisch gesehen gerade Radio eben am Beginn dieser Entwicklung einer autonomen Klangproduktion steht, weil Radio eben auf einmal einen akustischen Raum erzeugt hat, der eben nicht wie ein Grammophon, Schallplatte der Reproduktion von Musik diente, sondern der ja live damals auch in den ursprünglichen Zeiten, in den 20er Jahren bestückt wurde. Und der darum auch die Frage stellte, was kann man hier, wenn es eben nicht nur Wiederholung von Musik, also von dem, was auf dem Grammophon schon existiert sein, Neues tun. Und da war natürlich die frühe Elektronik und akustische Experimente von Anfang an ein wesentlicher Teil der künstlerischen Entwicklung des Radios, an der Mischung irgendwo zwischen neuer Musik und Hörspielen, zwischen Literatur und Sound. Ja. Und insofern gibt es einen ganzen Entwicklungsstrang der elektronischen Musikproduktion, den es ohne das Radio gar nicht geben würde. Ja, der eben bewusst als eine radiophone Musik auch entstanden ist. Ja. Aber das ist vielleicht auch ein historischer Teil, der heute abgeschlossen ist, weil elektronische Musik sich jetzt auf unterschiedlichen Trägerplattformen verselbstständigt hat und das Radio heute eigentlich nicht mehr braucht. Sondern auch ohne Radio würde es heute elektronische Musik geben. Aber im Ursprung war das Radio sozusagen eine Initiative dafür, warum überhaupt diese neuen Klangformate und Klangquellen sozusagen erzeugt und genutzt werden sollten, weil eben ein neues akustisches Medium da war, was eben nicht ein reines Reproduktionsmedium war, sondern experimentelle Dimensionen enthielt. Die andere Seite ist die der kommunikativen Öffnung des Mediums, wie es von Bertolt Brecht bis zu Ligner-Projekten eben theoretisch und praktisch immer wieder gefordert wird, aber tatsächlich immer natürlich nur in bestimmten Momenten und temporär möglich ist. Es gibt nicht die dauerhafte Installation eines kommunikativen Radioraumes, obwohl es ein sehr schönes Projekt von Max Neuhaus dazu gibt, eigentlich genau das sozusagen einen reinen Kommunikationssender zu installieren. Audium ist das Projekt. Audium, ja. Das wäre ein reines Kommunikationsprojekt gewesen. Ja. Also nur ein offener Raum, der mit Übersetzungen, vor allem mit sprachlichen Übersetzungen und Input nur von den Hörern funktioniert. Der gar nichts mehr sendet. Also die Idee, vielleicht jetzt was für die Sendung. Es gibt die Idee von Max Neuhaus, diesen kommunikativen Aspekt des Radios ganz in den Vordergrund zu stellen und eigentlich überhaupt keine Sendeinhalte mehr produzieren. Sondern in dem von ihm über lange Jahre verfolgten kommunikativen Radioprojekt Audium sollen nur noch die Hörer und die von ihm gelieferten Input das einzige Programm dieses Sendeplatzes bestimmen. Und es ist eines, was mit Klang- und Sprachübersetzungen funktioniert. So dass eben es nur noch über die Partizipation funktionierender Sender wäre, der aber tatsächlich ein regelmäßiges Programm hat, was aber alleine von der sozusagen Frequenz seiner Nutzung abhängen würde. Das wäre sozusagen das extrem zu einer nicht an einer Werk- und Klangproduktion interessierten Radiokunst, sondern einer reinen strukturellen Arbeit. Ja. Ja. Und zwischen diesen zwei Extremen gibt es also, und das finde ich das Interessante an Radiokunst eigentlich, eine starke Hybridisierung von Elementen, die versuchen, Contentproduktion und Partizipation in immer wieder neuen Formen zu mischen. Und diese Hybride sind eigentlich das vielleicht spannendste und vielfältigste, weil es eben doch ganz unterschiedliche Modelle gibt, wie ich die Rolle des Hörers aktivieren kann, ihn zum Teil ermächtigen kann, aber immer auch wieder entmächtiger auf eine gewisse Weise, wie der Sender delegieren kann, aber auch nie völlig delegieren kann, weil er sich dann selbst abschalten würde. Und das ist etwas, was sowohl vom praktischen Machen her, denke ich, viel Spaß macht, von der theoretischen Analyse her aber auch sehr spannend ist und wo diese lange Geschichte und diese Vielfalt der Radiokunst auch über Grundsatzfragen von Medienpartizipation, Ermächtigung und Kernstrukturen, die eben doch nicht auflösbar sind, sehr viel auch sozusagen theoretische Reflexionspotenziale enthält und viele Erkenntnisse zulässt, die sich an anderen Medien vielleicht nicht so leicht gewinnen lassen. Das ist für mich auch das, was mein Interesse an der Radiokunst immer wachgehalten hat. Ich habe ja gesagt, ich bin auch nicht aus einem theoretischen Beweggründen dazu gekommen, mich mit Radiokunst zu befassen und habe aber festgestellt, dass es nicht nur ein historisches, sehr interessantes Gebiet ist, wo vieles auch vergessen und noch wenig aufgearbeitet ist, sondern dass dieser Prozess der Hybridisierung, der in den letzten 30 Jahren sich nochmal sehr verstärkt hat, eigentlich schon ein Entwurf einer möglichen Zukunft der Medienlandschaft ist. Denn das ist genau das, was jetzt eigentlich zurzeit passiert und was alle Medien ergreift. Die Tageszeitung, das Fernsehen, das Radio, Alles wird gemerged und ineinander sozusagen verwoben in Mashups, wie es im Web 2.0-Sprache so schön heißt, die eigentlich keines dieser klassischen Formate mehr in Reinform erfüllen, sondern unterschiedliche Elemente aus den existierenden Medien neu mischen und neu konfigurieren. Und das hat sich in der Radiokunst in dieser Hybridisierung eigentlich vorbereitet, auf der akustischen Ebene, nämlich die Frage von Sender, Empfänger und unterschiedlichen Verbindungen von Aktivierung und Konsum, was sich heute eben über die Medien Bild, Schrift und Ton ausweitet und eine Hybridisierung dieser drei Bereiche, eben Bild, Schrift und Ton, aber auch der Potenziale von Aktivierung und Passivierung von Konsum und Produktion enthält. Ja? Beispielsweise in diesem Begriff des Prosumers, der ja Producer und Consumer zugleich ist und der so einer der Hype-Terminologien von Web 2.0 ist, der aber in Wirklichkeit schon aus den 80er Jahren stammt, wäre eigentlich genau diese Hybridisierung enthalten, die in der Radiokunst in ihren kommunikativen, experimentellen Räumen in den letzten 30 Jahren vorbereitet worden ist. Gibt es sowas wie eine Institution oder eine Vereinigung, die sich mit der Archivierung und der Zugänglichkeit zu Radio, weil das ist ja wirklich ein Problem, wenn man zu Forschungszwecken oder sei es nur aus eigenem Interesse Radiokunst erforschen will, weil die meisten oder viele Radiokunstprojekte wurden ja in öffentlich-rechtlichen Sendern gesendet, aber diese Archive sind ja nicht öffentlich zugänglich. Ist ein ganz großes und wichtiges Problem, was auch viele Paradoxien enthält, denn es gibt auch hier unterschiedliche Zugänge. Für die öffentlichen rechtlichen Radios ist es besonders paradox, weil sie aus Steuermitteln bezahlt worden sind und eigentlich dem Bürger zur Verfügung stehen sollten. Aber aus Copyright-Fragen, weil sie selber nicht sozusagen der Produktionssituation der 70er, 80er, 90er Jahre diese öffentliche Nutzung beispielsweise über Netz und Streaming berücksichtigt haben, sind die öffentlich-rechtlichen Radios legal zum Teil nicht in der Situation, das, was sie eigentlich über Steuermittel finanziert und produziert haben, jetzt beispielsweise über das Internet frei anzubieten. Ja. Und es gibt aber auch Widerstände, natürlich innerhalb der Institutionen, weil die Radios, gerade die Öffentlich-Rechtlichen, versuchen, ihre riesigen Bestände, auf denen sie zu sitzen, zu kommerzialisieren und outzusourcen und an Nutzungsgesellschaften abzugeben. Es gibt also ein reales rechtliches Problem, dass diese Nutzung bei der Erstellung der Sendeinhalte nicht berücksichtigt worden sind. Es gibt aber auch diese Veränderung der Öffentlich-Rechtlichen in kommerzielle, teilkommerzielle Strukturen, die dem intern gegenübersteht und wo der politische Wille auch fehlt, das wirklich durchzusetzen. Damit haben sich aber einige Leute befasst und es gibt ein Projekt, was versucht, das zu lösen, interessanterweise in einem Museum, nämlich in dem Museum Weserburg in Bremen, in dem es eben lokal diese Sendungen sammelt und verfügbar macht, aber eben nicht über den Streaming oder über Netz zugreifbar macht, sondern man muss dann tatsächlich in dieses Museum, dieses Radiomuseum hinfahren, die Sachen dort anhören, weil das wiederum eine kulturelle oder forscherische Nutzung ist, die durch die vorhandenen Rechte abgedeckt ist. Und wo eben auch ein Pool von Radio-Kunstsendungen, die aus unterschiedlichsten Produktionszusammenhängen und verschiedenen Sendern gemeinsam entsteht, wenn ein Sender selber ja nicht in der Lage wäre, diese Situation zu schaffen, weil er immer nur die eigene Produktion ja vorhält. Ja, ja, ich meine, das, wie gesagt, was du meinst, das ist eben auch bei so Projekten wie im Ligner oder eben auch bei Orange oder sowas. Das ist auch immer die Sache, dass die Sendungen in der Regel natürlich alle aufgezeichnet werden, aber dann eben, es gibt ja in Deutschland gibt es oder in Hamburg wird das zumindest so gemacht, dass es eben immer diese Wochenbänder oder wie man das heißt, gibt einfach aus rechtlichen Gründen, muss das aufgezeichnet werden. Aber dass natürlich diese Wochenbänder dann eben immer nach einer Woche auch wieder überspielt werden. Das heißt, ja, weil das einfach natürlich unendliche Massen an Bändern sind, die da aufgenommen werden. Das wird alles auf Videobänder zwar aufgenommen, um es möglichst, oder das war das zumindest das zu der Zeit, wo ich das, wir das da gemacht haben. Aber das sind natürlich trotzdem unendliche Massen an Material, die alleine zu alleine auf eine groben Art und Weise zu verschlagworten vollkommen unmöglich ist, wenn man da nicht jemanden hat, der das halbwegs hauptamtlich macht oder sowas. Und dementsprechend endet es dann eben immer bei solchen eher zufälligen, selbstinitiierten Mitschnitten von irgendwelchen Radiosendungen, an denen man beteiligt wird. Ich fand das auch immer faszinierend, eben beim FSK vorbeizukommen und nach einer Sendung zu suchen, die man dann eben irgendwann mal auf Kassette aufgenommen hatte, wo man dann sagte, naja, okay, da wollte noch mal jemand anders reinhören, tut mir, und es ist irgendwie verschwunden. Irgendwelche Tonbandspulen, die sich in Luft auflösen. Oder es war überspielt werden und dann hinterher irgendwelche Sachen wiederfindet, nie wiederfindet, was wirklich bedauerlich ist. Also es gibt ein paar Sendungen, die ich sehr vermisse. Wo du selbst auch gemacht hast. Ja, wo wir auch selber, ja auch andere Leute gemacht haben. Aber es gab eine fantastische Sendung irgendwann mal, das war noch zu der Zeit, wo FSK halt nur eine Teilfrequenz hatte und wo es dann eben nachts um 10 oder da hatten wir glaube ich irgendwie 8 Stunden oder 6 Stunden oder sowas. Und nachts und abends um 10 gab es einen Schalter im Fernsehturm, der dann automatisch auf irgendein anderes Radio umgestellt hat. Ich weiß nicht mehr genau welches. Und irgendwann sitzen wir halt mit der Sendung bis 10 da. Und irgendjemand kriegt mit, dass der Schalter offenbar kaputt ist. Und dann hat man noch Sendezeit. Und wussten überhaupt nicht, was wir denn tun sollen. Dann haben erstmal alle Leute angerufen, die irgendwie habhaft werden konnten. Und haben wirklich einen unglaublichen Lärm veranstaltet. Also mit großen Vergnügen, so mit Doppelbändern, die über 2 Bandmaschinen liefen, also diese klassischen Überspielgeschichten, wo das eine Band aufnimmt und das andere abspielt und so weiter und so weiter. Und es war wirklich, wir haben da viel Spaß gehabt. Es floss einiger Alkohol und es wurde auch einiges geraucht und es war sehr vergnügt. Da gibt es keine Aufzeichnung. Das ist wirklich verheerend. Es war eine der schönsten Sendungen. Egal, keine Sentimentalitäten hier. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt immer nicht, wie man das lösen kann oder wie man diese Frage der Archivierung lösen sollte, aber ich finde eben auch aus genau solchen radiohistorischen Erwägungen heraus finde ich es fatal. Also es gibt einfach Sendungen, wo ich mir so denke, ich würde einfach gerne mal 2 Stunden Radio hören, wie, ich weiß nicht, Radio Luxemburg in den 50er Jahren geklungen hat. Ja. Das würde ich einfach gerne mal hören. Wie einfach eine Sendung strukturiert war. Und da geht es gar nicht nur um freie Radios oder um große Radiokunst oder um Experimente oder sowas, sondern einfach einen blöden Lokalsender, wie der, ich weiß nicht, ja eben zu bestimmten Zeiten funktioniert hat. Und das ist alles weg. Und das ist ja schlicht und ergreifend betrüblich. Also das Radio ändert sich jetzt ja auf jeden Fall. Es wird ja digitalisiert. Es wird meiner Meinung nach immer mehr im Internet passieren. Und also wir sehen jetzt ja auch, die lokalen Radios haben hier Probleme, finanziert zu werden. Die werden wahrscheinlich kaum eine andere Chance haben, als nur noch im Internet zu passieren. Aber verändert sich dadurch nicht auch die Bedeutung? Ist es dann noch ein lokales Radio? Ich glaube, dass die Besetzung von Frequenzen und die öffentliche Wahrnehmbarkeit im Radiogerät sozusagen ganz wichtig ist für die Präsenz. Ja? Weil sobald es Netzradio wird, wird es eigentlich mehr Internet und nicht mehr Radio. Und das hat sich eigentlich auch in den 90er Jahren in diesen ganzen Netzradio-Bewegungen, die ja mal recht groß war und die auch wichtige Vernetzungen untereinander wahrgenommen haben, hat sich doch letztlich in der Multitudine und der Vielfalt des Netzes wieder aufgelöst. Weil dann einfach ist es nur noch ein Audio-Streaming, was aber doch auch mit Texten, Bildern und all dem verbunden ist. Und diese Reinheit des Broadcast-Formats ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Und wenn ein Radio nicht mehr on the air ist, dann ist es auch kein Radio mehr, leider, würde ich sagen. Ja. Und deswegen finde ich das sehr tragisch, wenn diese Dinge hier abgeschaltet werden, weil es ist einfach eine andere Wahrnehmungssituation. Das kann ich auch meinen ganz persönlichen Hintergrund sagen. Radio höre ich wirklich mehr oder weniger mit Genuss und in noch irgendwelchen Freizeitkontexten und auch dann, wenn es passiert. Sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Ausstrahlung und Wahrnehmung ist auch ganz wichtig. Oder im Autoradio oder wo auch immer. Und das andere ist eine völlig andere Rezeptionssituation, die für mich dann schon fast wieder mehr mit Arbeit und mit professioneller Analyse zu tun hat. Wenn ich mir jetzt einen Podcast oder einen Stream oder was downloade und zeitversetzt und am Computer als Arbeitsplatz sozusagen ansehe oder anhöre. Und darum ist diese Wahrnehmungssituation und das auf dem Sender sein, glaube ich, was ganz Entscheidendes, ja. Und da hält auch so das Kunstradio, obwohl es eine große Netzpräsenz hat, immer dran fest, dass das ganz Wichtige ist, dass eben es gerade auch in den öffentlich-rechtlichen Frequenzen diese Fenster gibt. Ja. Und da kann die Vielfalt der Medien, glaube ich, auch nur eine Kompensation sein, aber nicht wirklich diese Repräsentanz und diese Symbolkraft ersetzen, denke ich. Ja. Mich interessiert tatsächlich weiterhin das gute alte analoge Radio aus verschiedenen, auch schon angesprochenen Gründen. Ich möchte noch einen noch dazu nennen, dass beim vielleicht das Senden, dass das Senden beim analogen Radio natürlich sehr, sehr leicht kontrollierbar ist, und dass das Zuhören beim analogen Radio natürlich ungleich schwerer kontrollierbar ist als zum Beispiel eben bei sowas wie Online-Radio. So, und das ist, denke ich mal, immer noch so eine Sache, die auch weiterhin für irgendwelche Formen von künstlerischen oder auch politischen Praktiken interessant bleiben wird. Das ist einfach erstmal eine Sache, das ist nicht leicht zu überwachen. Das würde ich erstmal immer noch mal als so eine bestimmte Form von Eigenschaft von analogem Radio benennen, die sicher auch digitalisierbar ist, für solche Sachen wie Tor oder sowas, aber die immer noch ihre Mühen hat. Und wie gesagt, wo Radio einfach billiger ist. Ja. Also man braucht irgendwie 5 oder 10 Euro, um einen Sender zu bauen, und man braucht irgendwie 2 Euro, um ein Empfangsgerät zu haben. Und das war's dann. Und da hat man lange was von. Ja. Aber ich würde dir ein bisschen widersprechen, Friedrich, in dem Sinne, aber ich müsste mich kurz erklären, DAP ist ein digitales Sendeformat, was sozusagen das Analoge ablösen soll. Das Analoge wird verschlüsselt übertragen. Mhm. So wie es beispielsweise in Berlin jetzt ja schon kein analoges Fernsehen mehr gibt. Es erweitert den Möglichkeitsraum, aber zugleich nützt es mir nichts mehr mit meinem Billigradio, dass du das zusammenlöten wolltest, kriege ich auf einmal nichts mehr, weil der gute alte analoge Raum fällt weg. Ja? Und es kommt ein neuer sozusagen digitaler Senderaum anstelle von dem. Ja. Und da traue ich mir jetzt noch nicht zu sagen, was für Entwicklungen das hat. Es erweitert sozusagen das Frequenz- und Möglichkeitsspektrum. Es reduziert natürlich auf der technischen Seite und auf der Senderseite auch primitiven Möglichkeiten, piratenmäßig da unterwegs zu sein. So, ja? Und ich weiß nicht, ob die Senderseite dadurch auch aufwendiger wird am Ende. Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt aber, glaube ich, einen Bereich, über den wir noch nicht gesprochen haben, der diese Hybridisierung stark voranbringen wird. Und das ist die ganze Mobiltelefonie, die sich ja irgendwo zwischen Broadcast-Medium und Internet, also zwischen Push- und Pull-Medium eigentlich platziert, ja. Und heute ist ja schon das multifunktionale Handy eines, was sowohl den MP3-Player als den UKW-Empfänger als die Netzzugangsmöglichkeit mit Flatrate mir ermöglicht. Und da auf der Rezeptionsseite, da wird, glaube ich, eigentlich diese Hybridisierung passieren. Und dem Nutzer sozusagen dieser multifunktionalen Handy-Kommunikationsebene, dem ist es dann am Schluss eigentlich egal, ob er sich das irgendwo aus dem Netz gedownloadet hat, ob er es über ein digitales Radioformat oder über UKW bekommen hat oder ob er es sich irgendwo über Bluetooth von seinem CD auf einen CD-Player runtergeladen hat. Die Hybridisierung beginnt, glaube ich, beim Hörer ganz stark. Und dem werden sich die Sender am Ende unterordnen müssen und werden sich dem anpassen müssen, glaube ich, am Ende. Ja. Weil wenn dieses multifunktionale Nutzerverhalten, das über das Handy läuft, flächendeckend ist, und das passiert mit der jungen Generation, ist diese Frage, woher das eigentlich kommt, am Ende vielleicht sekundärer geworden. Wo wir jetzt noch, unsere Generation, jetzt Friedrich, du bist ja noch ein Stück jünger als ich, aber wir noch zwischen CD und Dampfradio und digitales Streaming und Kassette ganz stark unterscheiden, schmilzt vielleicht dieses Differenzierungsbewusstsein. Und das ist am Ende immer noch ein Audio-File, egal woher er gekommen ist. So, ja. Das andere, weswegen ich relativ überzeugt bin, dass es dieses analoge Radio weitergibt, sorry, wenn ich da so insistent bin, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das eine Technik ist, die so schnell außerhalb Europas und Nordamerikas implementiert werden wird. Das glaube ich auch nicht. Es wird vielleicht ein globales Medium werden. Also es ging aber erstmal um Sachsen und um die regionale Veränderung der Gesetzeslage und dass ich vielleicht hier sozusagen kein analoges Radio mehr empfangen werde, was gerade hier Radio Blau oder MDR oder so mich sozusagen hier an meine Region anbindet. Und das ist was Wichtiges beim Radio, dass es oft ja eine ganz stark lokale Funktion hat, viel mehr als Fernsehen. Ja. und dass vielleicht auf einmal es wieder weltweites Hören wird und nicht mehr auf lange Welle oder kurze Welle auf einmal, das ist die Faszination des analogen Radios ist. Und das wäre eigentlich etwas, was schon auch in der Radiogeschichte wieder eine Rolle spielte, weil dieser Rausch des globalen und der weltweiten Empfangs war eigentlich sowas, was der Hype im Internet in den 90ern war, war auch schon mal in der Radioamateurwelt der 10er und 20er Jahre wieder ganz wichtig. Und vielleicht kommen wir da ja wieder hin, sehen Sie mal. Also, Langwelle und Mittelwelle. Genau. Bitte. Ich finde ja halt auch ganz spannend diese Verknüpfung von Raumvorstellungen, das Radio als Raum und diese Verknüpfung mit der Zeit basiert halt. An Zeit hat uns interessiert, dass Radio allgemein erstmal ein zeitvereinheitlichender Apparat ist, was ja auch eine relativ junge Erscheinung eigentlich ist, wenn man eben zurückgeht ins 19. Jahrhundert, wo es überhaupt erst diese ganze Einrichtung der Zeitzonen gab, wo man wegging von sowas wie Lokalzeiten. Das ist dann eben diese ganze Sache mit Stiefelbusch und Eisenbahn, damit man eben für die Eisenbahnfahrpläne, wenn man das funktioniert hat, dass man eben diese ganzen Eisenbahn, dass man diese ganzen Lokalzeiten, dass eben Dresden eine andere Zeit hat, gehabt hat als Leipzig und so weiter, dass das aufgehoben wurde. Und wir fanden es spannend, dass das Radio eben ein Apparat ist, der genau diese der dem Tag verschiedene Zeiten gibt und diese verschiedenen Zeiten auch modelliert. Zu dem Zeitmoment, das Zeitsignal, was du ja auch angesprochen hast, das nur als Zusatzbemerkung, es ist tatsächlich so, dass am Beginn des 20. Jahrhunderts, bevor es Radiosendungen gab, das Zeitsignal das erste öffentlich ausgestrahlte und für jeden auch empfangbare Signal war, weil das Medium ja die unmittelbare Simultanität erzeugen konnte. Während vorher musste man Zeit ja über irgendwelche mechanischen Uhren transportieren. Und es gab sozusagen Zeitkaskaden, in dem eben eine Uhr nach der anderen gestellt wurde, wo immer ein gewisser Verlust natürlich vorhanden war. Das Medium war das erste, Radio war das erste Medium, was eine absolute globale Synchronität erzeugt hat. Und vom Eiffelturm wurde dieses weltweit auch vom sozusagen offiziellen Zeitbüro initiierte Zeitsignal damals ausgesendet. Was natürlich speziell für die Seefahrt sehr wichtig war, weil die ja noch für Navigation exakte Zeiten brauchten, um dann wiederum das über den Sextanten und so abstimmen zu können, um Breiten und Längen gerade zu berechnen. Ja. Und so fing eigentlich das Senden an mit dem Zeitsignal. Das Zeitsignal war die erste minimale Form der öffentlichen Ausstrahlung von Sendung. Mich hat allerdings schon, um das vielleicht nochmal dann additionell dazu zu sagen, ich fand schon diese Idee von Radio als einem relativen Echtzeitmedium schon eine spannende Sache. Diese ganze Frage von, dass dieses Live möglich ist, auch nochmal im Unterschied zu anderen Medien, wenn man nicht gerade vom Telefon und der Ereignishaftigkeit des Telegrafen sprechen würde, ist Radio ja so tatsächlich diese Möglichkeit, erstmal einen Live-Anschluss, und zwar einen kollektiven Live-Anschluss an irgendwas zu gewinnen. Dieses Echtzeitphänomen ist ja auch eines, das durch die Radiokunst überhaupt wieder oft ins Bewusstsein gerufen worden ist. Und das fängt bei John Cage eigentlich an in den 50er Jahren bei der Imaginary Landscape für Radios. Das erzeugt ja diese Multiperspektivität des zeitgleichen Existierens von unterschiedlichen Sendern und ihrer unterschiedlichen akustischen Materialien und Qualitäten, und das ist genau dieses Radio als Material, was dich ja auch ursprünglich initiiert hat, was dein Interesse, Friedrich, als sozusagen Praktiker hervorgerufen hat, was schon in, denke ich, der Geschichte wiederum der Radiokunst eingeschrieben ist und was von Cage, also mittlerweile seit über 50 Jahren, immer wieder diese Dimension auch von Zeitgleichheit und von Echtzeit medienreflexiv als ästhetisches Erlebnis ins Bewusstsein hebt. Und da liegt eben auch genau diese Qualität des Broadcasts und des Sendens in dem Moment, ja. Und diese Nowness und dieses Live-Ding, was einfach durch nichts anderes zu ersetzen ist, ja. Und deswegen auch mein Insistieren darauf, wenn es sozusagen ein Radio nicht sendet, ist es kein Radio mehr. Weil es, auch wenn es Konserven sendet, trotzdem der letzte Rest sozusagen dieser Präsenz des Mediums damit verschwindet. Ja. Ja, jetzt hören wir ein Stück von Heidrun Schramm. Das heißt Direktverbindung. Und das entstand dadurch, dass sie eine Radioplatine aus einem Radio ausgebaut hat und auf dieser Platine spielt. Und sie benutzt das Radio als Musikinstrument um und sie nimmt schon vorher aufgenommene Klänge, die verfremdet sind, und spielt dann live dazu direkt auf der Platine. Mm-hmm.